1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute wieder, wie immer dienstags. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann müsst ihr euch melden. 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Ich frage euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Das frage ich jetzt auch den Thomas. Thomas ist 27 Jahre alt. Hallo Thomas. Ja, hallo Domian. Schön, dass ich mal mit dir reden kann. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Es geht um meine Ehe. Mhm. Und zwar bin ich 4 Jahre mit der Frau zusammen, 2 Jahre verheiratet und haben eine Tochter von 1,5. Ja. Und sie ist mir vor 4 Wochen ist mir fremdgegangen. Zum ersten Mal? Zum ersten Mal, richtig. Vor vier Wochen. Woher weißt du das? Ja, sie hatte mit mir erstmal Schluss gemacht. Also hatte gesagt, halt, sie will die Trennung haben, weil sie würde mich nicht mehr lieben und das wäre halt nur noch so wie Bruder und Schwester. Kam, nicht mehr wie ein Pärchen. Kam das denn so aus heiterem Himmel? Bitte nochmal. Kam das denn so aus heiterem Himmel, dass sie sagt, ich will Schluss machen? Oder? Ja, richtig. Das kam von jetzt auf gleich. Ne? Wie, und vorher, also, hast du gedacht? Mittwoch fing sie schon mal an, so ein bisschen rumzudrücken. Irgendwas stimmte nicht, habe ich auch mit ihr gesagt. Ich so, ne, irgendwas hast du doch. Ja. Ja, und dann halt Freitag kam sie mit der... Hallo? Hallo? Hallo? Das klingt nach einem Wegbruch unserer Leitung. Jetzt will ich mal sehr hoffen, dass die anderen Leitungen noch da sind. Und versuche jetzt mal die Jacqueline, die ist 28. Guten Morgen. Hallo Domian. Ja, du bist da. Das freut mich. Ich hoffe, dass du auch da bleibst und nicht weg. Ich hoffe. Ja. Jacqueline, um was geht's bei dir? Mein Thema ist, dass ich seit 3 Jahren meine Wohnung nicht verlasse, also nicht häufig, weil ich unter Kopfwackeln leide und einer sozialen Phobie. Du leidest unter Kopfwackeln? Genau. Wie stark wackelst du mit dem Kopf? Kannst du das beschreiben? Ja, das guckst du gerade Fernsehen? Nee, ich hab aufgemacht. Ach so. Sonst werde ich noch nervöser. Ja, ja, verstehe ich schon. Also kann man sagen, dass der Kopf permanent hin und her wackelt? Ja, jetzt nicht jede Sekunde, aber schon im Minutentakt. Also alle paar Minuten auf jeden Fall. Ja, alle paar Minuten ist ja nicht so schlimm. Also ist auch schlimm natürlich, aber es ist jetzt nicht so, dass man das so direkt dann merkt. Das finde ich aber schon, wenn man seit 3 Jahren damit leben muss. Ja, entschuldige, ich will das jetzt nicht runterreden, aber ich dachte, das wäre so ein permanentes, dass du da fast schon schwindelig von wirst. Nee, so nicht. Das nicht. Hm. Seit 3 Jahren fast nicht aus der Wohnung gegangen. Was heißt fast nicht? Ja, gelegentlich mal zum Einkaufen, wenn ich mich mal überwinden kann. Ja. Aber ansonsten nichts. Nochmal, damit ich mir das besser vorstellen kann. Wackelst du mit dem Kopf von vorne nach hinten? Oder meistens nach rechts oder es sieht aus, als würde ich Nein sagen mit dem Kopf. So ähnlich. Ach so. Kann man so sich das vorstellen. Mhm. Ist das von heute auf morgen, hat das von heute auf morgen angefangen? Ja, das kann man ganz schleichend und wird dann immer mehr. Du hast gesagt, du gehst aus dem Haus deshalb nicht wegen des Kopfwackelns und wegen einer Sozialphobie. Ja, die daraus sich entwickelt hat. Ja, weil du dich schämst für den Leuten. Sehr, ja. Ja. Was hast du denn vorher gemacht? Du bist da 28 Jahre alt. Hast du gearbeitet vorher? Ja, als Reinigungskraft 3 Jahre. Ja. Und wie war so dein Leben früher, wenn du das so beurteilen solltest? War das ein relativ normales Leben oder hattest du auch schwere Zeiten? Also eine schwere Kindheit. Also meine Mutter ist drogen- und alkoholabhängig. Ja. Und deswegen würde ich schon sagen, schwer. Ja. Das heißt, sag mal so ein paar Stichworte, was so für dich, wenn du jetzt spontan das sagen sollst, was so das für dich Schwierigste in deiner Jugend und Kindheit war? Ich war früher auf mich selber, für mich selber verantwortlich und teilweise auch für meine Mutter. Also ich musste früh Verantwortung tragen. Ja. Und waren halt keine normalen Umstände als Kind halt. Und der Vater? Den kannte ich so gut wie gar nicht. Ach so, Oh, gibt es Geschwister? Ich habe eine Halbschwester. Und die ist auch bei euch aufgewachsen mit? Nee, bei meinem Vater. Ach so. Mhm. Ah ja. Wie lange warst du dann mit deiner Mutter zusammen? Bis ich 16 war. Und dann? Dann hat sie mich so gesehen alleine in der Wohnung gelassen. So gesehen, ihr eigenes Leben geführt. Sie hat dich alleine in der Wohnung gelassen? Ja, ist dann zu ihrem Freund gezogen und mit 18 wurde ich dann auch schon schwanger. Aha. Und Wo ist dein Kind heute? Lebt beim Vater. Lebt bei dem Vater. Und ist an den Wochenenden bei mir. Ja. Und das funktioniert mit dem Kind? Also wenn das Kind bei dir hast, das, du kannst mit dem Kind normal umgehen und das... Ja, natürlich. Also die Beziehung zu meiner Tochter ist gut. Ja. Ist auf, dass ich mit ihr nichts unternehmen kann draußen. Ja. Und das merkt sie ja auch. Und sie ist natürlich traurig darüber. Wie alt? Sie ist jetzt... Naja, 9. Auch schon 9, ne? Ja, genau. Ja. Mhm. Warum lebt sie denn bei dem Vater? Ich denke, ich hatte Angst vor der Verantwortung. Also ich habe mich von meinem Freund damals getrennt, weil das nicht mehr lief. Und ich hatte wahrscheinlich Angst davor, dass ich vielleicht gleiche Fehler machen könnte wie meine Mutter bei mir. Mhm. Also ich weiß es nicht ganz genau. Also hast dich dann von dem Freund getrennt, aber dann, als das Kind zur Welt gekommen war, hast du gesagt, ich möchte das Kind zu dem Vater geben. Nein, wir waren ja noch 3 Jahre dann zusammen. Ach so, wir waren 3 Jahre. Ach so. Ja. Ach so, verstehe. Und dann hat sich das dann so gefügt. Ja. Wie ist denn dein Kontakt zu deiner Mutter heute? Sehr schlecht. Ja. Also sie ruft mich ganz selten mal an. Und wenn, dann bin ich danach immer sehr deprimiert. Weil? Warum? Ja, so wie sie mit mir redet. Wie ich redet? Das Gefühl, sie interessiert sich nicht für mich. Hm. Weiß sie davon, wie schlecht es dir geht im Moment? Ja. Und aber ich glaube, sie hat selbst genug Probleme. Ja, ist sie immer noch Alkohol? Also trinkt sie immer noch? Ja, ich denke schon. Das heißt, es hat sich in ihrem Leben gravierend nicht viel verändert. Sie ist schlechter geworden. Sie muss jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, auch ins Gefängnis. Ja. Wegen Diebstählen und ja. Ja. Aufgrund dieser ganzen schwierigen Situation früher gab es dann sicher auch keine Möglichkeit für dich, eine Berufsausbildung zu machen. Nee, ja. Ich nicht. So, 3 Jahre fast immer zu Hause. Nur mal zum Einkaufen und wahrscheinlich dann mit großer Mühe, weil du dich schämst, dass die Leute sehen, wie du mit dem Kopf wackelst. Genau, weil ich es nicht akzeptieren kann. Mhm. Mich damit unwohl fühle. Was machst du den ganzen Tag über zu Hause? Aufräumen, umräumen, na, das ist aber irgendwann getan, ne? Da braucht man ja, ich mache es jeden Tag wieder von neu. Ach so. Also jetzt nicht zwanghaft, aber um mich irgendwie zu beschäftigen. Ja. Oder ich male oder solche Sachen. Gibt es denn andere Zwänge? Du sagst das Stichwort gerade. Gibt es andere Zwänge noch, dass du Waschzwang hast oder irgendetwas anderes? Nein, gar nicht. Ist ja interessant für mich, dass dieses Kopfwackeln so aussieht, als würdest du immer Nein sagen. Ja, wenn ich halt das, dann geht er halt nach rechts. Ja. Hast du irgendwelche näheren Freunde noch um dich herum? Ja, ich habe einen besten Freund, der regelmäßig zu mir kommt und auch häufig für mich einkaufen geht, wenn ich nicht kann. Ja, aber das ist nur ein Freund, das ist keine Beziehung. Das war mal, aber schon lange her. Ah ja. Hast du dich denn jemals wegen dieser Geschichte ärztlich, therapeutisch behandeln lassen, Jacqueline? Natürlich, also damals regelmäßig, aber immer ohne Erfolg. Neurologisch, orthopädisch, weil ich auch viele Rückenschmerzen habe. Mhm. Ich war in der psychosomatischen Tagesklinik 12 Wochen. Und die Ärzte sind halt verschiedener Meinung. Der eine denkt, das kommt von der Halswirbelsäule. Ja. Der andere denkt, das ist psychisch. Und ja, ich komme da nicht voran. Ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Man kann also nicht klar sagen, ob es eine seelische Geschichte ist, eine rein seelische, psychische Geschichte. So hatte ich es eigentlich so verstanden auch gerade. Oder ob es vielleicht sogar doch körperliche Ursachen hat. Kann man nicht. Und das ist halt das Schlimme für mich. Was glaubst du denn? Manchmal hat man selbst das beste Gefühl, was mit einem los ist. Ja, ich schwanke auch immer hin und her. Manchmal denke ich, es kommt vielleicht doch vom Rücken, weil es manchmal so eindeutig ist. Und dann andererseits denke ich wieder, ja, aber wenn ich so unruhig werde und mich verspannt, dann wird es ja auch dann schlimmer. Mhm. Das deutet ja dann wieder eher auf psychisch hin. Welche Diagnose wäre dir denn lieber, wenn es psychische Ursachen hätte oder wenn es eine körperliche Ursache hätte? Wenn es was Einfaches wäre, was man schnell behandeln könnte, damit ich endlich loswerde. Also, wenn es was Körperliches wäre. Kann man jetzt nicht. Wenn ich jetzt eine Krankheit hätte, wäre es ja auch nicht vorteilhaft, weil die kann man ja auch nicht immer behandeln. Also, ich glaube, Jacqueline, dass du nochmal den Anlauf unternehmen musst. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn du schon bei, du warst bei Neurologen, ne, sagst du? Ja, ich habe schon alles durch. Das ist alles durch, okay. Ich rufe auch schon regelmäßig Psychotherapeuten an, aber es ist sehr schwierig, weil immer sehr viel oder sehr lange Wartezeiten sind und auch in meiner Umgebung schwierig, weil ich kann halt nicht so weit Bahn, so lang mit der Bahn fahren. Okay, es gibt immer Probleme, aber die muss man in irgendeiner Weise überwinden. Und wenn du jetzt schon Ja, klar. Also ich würde jetzt mal aufgrund dessen, was du erzählt hast, noch mal sehr verstärkt auf die seelisch-psychische Schiene gehen. Ja. Irgendwas in mir sagt, dass das vielleicht doch daher rührt. Vor allen Dingen, wenn du sagst, dass du bei Neurologen schon warst. Es gibt Wartezeiten, da hast du recht, das ist auch alles sehr schlimm. Es ist auch schwierig, wenn jemand eine Sozialphobie hat, rauszufahren, weiterzufahren, zu einem Therapeuten. Ist mir alles klar. Aber es führt ja keinen Weg daran vorbei. Die Alternative ist, dass du immer mehr dich einigelst zu Hause und du bist erst 28 Jahre alt, du wirst ja nicht dein ganzes Leben in der Wohnung sitzen. Ja, manchmal denke ich schon, ist alles schon vorbei, mein Leben ist schon vorbei. Und das ist natürlich der falsche Denkansatz. Im Prinzip stehst du noch vor deinem ganzen Leben. Du hast es schwer gehabt. Glaube ich, verstehe ich. Aber wenn man es so von außen betrachtet, als neutrale Person, sehe ich, glaube ich, dass du ein schwieriges Leben schon hinter dir hast. Mhm. Jetzt in einer komplizierten Phase bist. Aber das ist lösbar. Das ist lösbar. Und da ist eine reale und klare Chance, dass du nochmal einen ganz normalen Schritt in ein ganz normales Leben machen kannst. Ja, aber es ist so weit entfernt. Wissen tue ich das, aber es passiert ja nichts. Ja, aber da muss man dann auch ein bisschen dazu beitragen. Von alleine passiert das nicht. Das weiß ich. Und das kleine bisschen, was man dazu beitragen kann, hast du schon gemacht, indem du hier angerufen hast. Ja, ich habe ja auch vorher auch schon viel gemacht, aber ich wurde auch immer enttäuscht. Und teilweise wurde ich von Ärzten ja auch wirklich gar nicht ernst genommen. Verstehe. Wo ich mir auch selber schon dachte, rede ich mir was ein, aber ich weiß, dass ich nicht spinne. Mhm. Jacqueline, die alte Regel ist, wenn man 10, 20, 30 Rückschläge bekommen hat, kann man mal eine Weile auf dem Boden liegen und seine Wunden lecken. Aber da muss man sich wieder aufrappeln und sagen, und nochmal. Und wenn es beim 40. Mal klappt, dann hat man es geschafft. Und dann kann man verdammt stolz sein. So, und wie du das richtig jetzt angehen könntest, vielleicht haben wir da doch noch den einen oder anderen guten Rat für dich. Würde ich dich gerne jetzt nochmal anrufen lassen von meiner Mitarbeiterin. Das wäre lieb. Ja, das machen wir sehr gerne. Und ich wünsche dir alles Gute und wirklich viel Erfolg und gute Besserung vor allen Dingen. Dankeschön. Jacqueline, alles Liebe, wir melden uns gleich. Ja, okay. Tschüss. Mesut ist hier. Mesut ist 23. Guten Morgen. Ja, hallo Dunja. Das war ich jetzt, Entschuldigung. Mesut, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, es war folgendes. Ich bin vor 6 Tagen aus dem Gefängnis entlassen worden. Vor 6 Tagen? Vor 6 Tagen, ja. Du warst im Gefängnis, wie lange? Ja, 2 Jahre war ich da. Warum? Wegen Gewaltdelikten. Schwerer, gefährliche Körperverletzung weiter. Ja. Bin Erststraftäter. Und ja, jetzt bin ich rausgekommen und alles natürlich ganz komisch und seltsam. Alles bewegt sich zu schnell und es ist nichts mehr, wie es mal war. Und ja, also ich habe voll Probleme, mich in meiner Umwelt auseinanderzusetzen. Und das glaube ich auch, wenn man 2 Jahre von der Gesellschaft weggeschlossen war, dass wahnsinnig viel passiert ist und das einem sehr merkwürdig vorkommt, dann wieder mittendrin zu stehen. Besonders wenn man, ich bin 23, bin mit Ende 20 reingekommen, sozusagen als Heranwachsender in den Erwachsenenstrafvollzug. Ja. Und das hat natürlich also auch großen Schaden bei mir hinterlassen. Das merkt man auch jetzt besonders, wo ich draußen bin, wo ich mit normalen Menschen sozusagen wieder zu tun habe. Großen Schaden inwiefern? Ja, psychisch. Also psychisch, seelisch, sagen wir es mal so, seelisch hat mir das sehr geschadet, sagen wir es mal so. Also inwiefern? Ja, ich merke das jetzt zum Beispiel meinen Mitmenschen gegenüber, also meine Art, denken, zu überlegen, zu handeln, das hat sich komplett geändert. Also ich bin ich war früher ein sehr impulsiver Mensch. Also der wirklich auch gesagt hat, seine Meinung, früher, wenn ich etwas gedacht habe, dann habe ich das so laut ausgesprochen. Und und heute? Ja, heute ist das so eine Light-Version eher. Also ja, das ist ja nicht schlecht. Ja, aber nee, in anderer Weise, also ich schaffe es mich zum Beispiel nicht mehr auszudrücken, so wie ich es will. Bisher klappt es ganz gut jetzt hier im Gespräch, finde ich. Ja, jetzt, das ist ja auch, hier ist ja so eine eine kleine Anonymität. Also ja, ich verstehe, ich verstehe. Sag mal, erzähl mir doch nochmal, Mesut, was genau du angestellt hast, dass du die 2 Jahre bekommen hast. Also ich habe eine schwere Körperverletzung. Ich habe mit Gegenstand jemanden verletzt, also mit einer abgebrochenen Bierflasche. Wer war das? Das waren 2 andere junge Männer. Und wie kam es zu dem Konflikt? Ja, da war ein bisschen Alkohol im Spiel, ein bisschen Drogen waren da im Spiel. Und dann hat sich das hochgepusht und ich habe mich zu sehr angegriffen gefühlt und ja, habe dann zum Gegenstand gegriffen, eine Bierflasche, die auf der Straße lag. Warst du wirklich angegriffen oder hast du dich nur gefühlt? Ja, also die waren, naja, okay, das kann eigentlich nur ein Dritter beurteilen. Also aus meiner Sicht, ich fand, die waren zu zweit. Was haben die denn gemacht, dass du dich angegriffen gefühlt hast? Ja, also es ging irgendwie ganz blöd los, ja, von wegen, was starrst du mich denn so dämlich an? Und dann habe ich natürlich ja so zurückattackiert und meinte, ja, was ist denn los? Das Problem, jetzt können wir doch rausgehen, das klären. Und dann sind wir rausgegangen und da fing es einen leichten Faustkampf an. Also nur wegen dieses albernen Anguckens? Ja, das war ganz blöd. So lächerlich. Ja, also eigentlich schon, ne? Also und dann bist du mit der Flasche auf den draufgegangen? Also es war ein ganz normaler Faustkampf, wir haben ganz normal gekämpft. Hm. Ja, und dann also habe ich gemerkt, also, dass ich verliere und habe Angst bekommen, dass ich wirklich auch Schaden nehmen könnte körperlich. Und habe diese Flasche gesehen, habe sie abgebrochen, habe zugestochen. Und mit welchen Folgen? Ja, also den einen Jungen habe ich im Gesicht getroffen, ja. An der Wange, so also links Hals, Wange, so halb so dazwischen. Hm. Also auch eine ziemlich tiefe Schnittwunde war das. Keine Stichwunde, sondern eine Schnittwunde. Hm. Und den anderen Jungen also auch so im Bereich Brust. Da ist aber zum Glück die Bierflasche abgebrochen, bei denen, als ich zugestoßen habe. Dass da so kein größerer Schaden entstanden ist. Aber bei den ersten jungen Mann, das war schon ein bisschen schlimmer. Ja, was für ein Schaden ist denn da entstanden? Ja, so sehr nah an der Halsschlagader, ne? Also die wäre fast gestorben. Ja, der Richter meint irgendwie 2,83 cm von der Halsschlagader entfernt. Ja. Zum Kinn hoch. Hat er sich denn wieder ganz erholt nach all dem? Ja, der hat sich erholt. Also da sind den Arm natürlich, also er hat Panik bekommen nach dem Schnitt, da hat ihm das ganze Blut da war und also hat er auch Panik bekommen. Hm. Sah auch ganz schlimm aus. Also körperlich Schaden hat er nicht genommen. War kein irgendwie großer körperlicher Schaden, sondern irgendwie so, weiß ich nicht. Ja. Also für den Richter war es einfach genug. Für den Richter war es sozusagen fast wie ein Mordanschlag, weil er sehr nah an der Halsschlagader zum Gesicht gegangen ist. Das verstehe. Hat nicht überhaupt nicht gepasst. Okay, du bist zu 2 Jahren verurteilt worden. Das ist schon ein hartes Urteil. Drei Jahre. 3 Jahre sogar. Also dann, ja. Da gehe ich von aus, dass... Vorzeitig entlassen. Bitte? Ich wurde vorzeitig entlassen. Ja. Wie stehst du denn heute dazu, was du gemacht hast? Ja, also natürlich sehe ich das auch als einen Fehler ein, aber wohl, also wie gesagt, durch meine Jugend, also ich war immer schon Gewalttäter, seit meinem 14. Lebensjahr. Also ich komme aus Hamburg, habe ein sehr schweres Leben gehabt, bin in Problemstadtteilen aufgewachsen, in Asylheim. Ich komme aus dem ehemaligen Jugoslawien, war heute auch als Intensivtäter bei der Polizei bekannt, also Gewalt war in meinem Alltag ganz normal. Also Alltag habe ich in der Familie erlebt. Hattest du nicht vorhin gesagt, du warst Ersttäter? Erststraftäter Gefängnis. Gefängnis, ah ja. Mal, Gefängnis verstehe. War. Ich war noch nie vor im Gefängnis. Ich war nicht im Jugendhaft oder sowas. Also ich kam immer mit Täter-Opfer-Ausgleich davon oder Therapiestunden. Ah ja, oder also das heißt, da ist schon viel Konflikte vorgefallen. Ja, ja. Also okay, weißt du, das eine ist natürlich zu erklären, ich komme aus problematischen Verhältnissen und so kann man das vielleicht erklären. Aber die andere Frage ist, wie du es bewertest. Ja, wie soll ich das bewerten? Also, ja. Ja, also ich sehe schon, also es war ein großer Fehler von mir, sagen wir es mal so. Aber so hundertprozentig eingesehen habe ich das ja, glaube ich, mal bis heute noch nicht so. Ne? Also weil ich immer noch so halbwegs davon überzeugt bin, ich habe nur gehandelt, um Schlimmeres für mich zu vermeiden. Also, aber natürlich, wenn man das von der Seite betrachtet... Wer hat denn den ersten Angriff gemacht? Die haben den ersten Angriff gemacht, weil die waren zu zweit, ich wusste es. Indem also, sie was gemacht haben? Ich habe einen Faustschlag bekommen, also so eine Backpfeife, Faustschlag. Okay, das können wir natürlich jetzt gar nicht richtig klären, wer da nun der Schuldige ist. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass diese Art der Konfliktbewältigung letztendlich die bescheuertste ist, die man überhaupt machen kann. Du hast es ja nur gesehen, mit welchen Folgen. Dass man dann lieber dem Konflikt aus dem Weg geht, das ist klüger und unter Umständen mutiger, als sich in so ein Schlamassel da hineinzubegeben. Das stimmt natürlich, aber wie gesagt, das ist derzeit, also weiß ich nicht. Weißt du, welche Sorge ich habe, wenn du jetzt nicht so ganz klar sagst, ich bereue das, was ich gemacht habe und ich will eine ganz andere Schiene gehen. Ich habe Sorge, dass du wieder irgendwas sowas machst, irgendwie. Ja, davor habe ich ja selber natürlich Angst, ne? Also weil ich habe gemerkt... Und das ist auch der Grund des Anrufes, ne? Selbstverständlich. Mhm. Also ich finde, dass diese Haft also mein Aggressionspotenzial überhaupt nicht gesenkt hat. Aber gerade hast du gesagt, du wärst eher die Light-Version jetzt. Ja, ich bin ja eine Light-Version, aber das hat ja nichts jetzt irgendwie mit Konfliktsituation zu tun. Das habe ich jetzt zum Glück bis jetzt in den 6 Tagen nicht gehabt, sondern ich habe das gemerkt, wenn ich mit meinen Mitmenschen, die ich von früher kenne, jetzt in den Tagen, wo ich draußen bin, wo ich mit denen geredet habe, da merke ich einfach, dass ich anders mich mit denen unterhalte und ich scherze anders und rede über Probleme anders, aber jetzt speziell auf Konflikte, davor habe ich nämlich große Angst, weil wenn... Gab es denn im Knast nicht so Konfliktbewältigungstraining? Doch, also ich habe das heißt Blickpunkt, das war so verschiedene Gruppen gab es da drinnen. Habe auch da drinnen sowas in der Art wie ein Anti-Aggression-Training gemacht. Genau. Zum dritten Mal habe ich das schon gemacht. Ja. Und naja, also das heißt geholfen, also es hat mir zwar geholfen, glaube ich, also jetzt verbal mit Konflikten umzugehen, aber ich habe einfach Angst, wenn ein bestimmter Aggressionspegel erreicht ist bei mir. Verstehe. Dass ich wieder dieselbe Schiene fahre. Das heißt, da müsste man nochmal ran. Das ist auf jeden Fall. Also dann müsstest du nochmal. Du hast einen Bewährungshelfer. Ja, ich habe einen Bewährungshelfer. Weiß der um deine Sorgen? Ja, die wissen das. Also die werden auch da. Das Gericht hat auch gesagt, nur vorzeitig entlassen. Also wir werden da sehr darauf achten und sollte es nochmal Gewaltdelikte geben. Ja, du musst nochmal in irgendeiner Weise so ein Training machen. Du musst irgendwas noch machen, damit du dich besser im Griff hast, damit du dich im Zaun hältst, damit du nichts anstellst für dein eigenes Leben. Mensch, du bist 23 Jahre alt, du wirst dein Leben dann nicht mit Knast versauen. Nee, selbstverständlich. Wie lebst du sonst? Hast du eine Freundin, eine Frau? Nee, ich bin verheiratet. Ich habe 4 Monate, bevor ich verhaftet wurde, habe ich geheiratet. Oh. Und die Frau ist an deiner Seite geblieben, während du im Knast warst? Nee, also während ich im Gefängnis war, eine ganze lange Zeit, ja. Ja. Später hat sich das so ein bisschen leicht distanziert und dann bin ich also jetzt auch rausgekommen. Und das ist jetzt eine Sache, die mir sehr weh tut, nämlich. Ja. Das war auch ein Grund meines Anrufs, weil ich das überhaupt nicht verstehe. Und zwar bin ich rausgekommen und habe von meiner Ehefrau mitbekommen, dass ihre Familie alles über mich erfahren hat, über meine Probleme, über meine Vergangenheit. Und haben zu ihr so klipp und klar gesagt, so, wenn du dich nicht von ihm trennst, den Kontakt komplett unterbindest, also... bist du mit uns fertig, wir wollen von dir nichts mehr wissen. Das sagt die Familie, hat die Familie gesagt zu deiner Frau? Ja, wortwörtlich so. Also und wie hat sie sich jetzt verhalten? Sie hat sich von dir getrennt? Nee, also sie hat erstmal also von mir verheimlicht. Das lief ja schon auch, als ich in der Haft war, fing das ja schon an. Ja. Sie hat das also von mir verheimlicht. Ja. Bis sie irgendwann bei einem Besuch angefangen hat zu weinen. Ja. Und meinte irgendwie so, ja, ich bin eine ganz schlechte Ehefrau. Ich habe natürlich erstmal nicht verstanden, was los ist. Und dann hat sie mir erzählt, was los ist. Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt heute? Ja, der Stand der Dinge ist ein bisschen problematisch, ne? Also, ist sie da oder ist sie nicht da? Nee, sie ist momentan nicht bei mir. Sie ist nicht bei dir? Das heißt, sie hat der Familie nachgegeben? Nee, also noch nicht. Also sie hat auf keiner Seite momentan nachgegeben. Also, ach so. Sie sagt selber für sich, sie hat sich noch nicht entschieden. Also sie ist sich noch nicht klar, auf welche Seite sie will. Das heißt, das ist für dich ja auch eine zusätzliche Belastung. Also das ist eine der größten meiner. Das glaube ich. Wenn die Frau jetzt da wäre, dann wäre der Start einfacher ins neue Leben. Ja. Weil ich bin rausgekommen, ich habe niemanden mehr von meiner Familie, also die wollen von mir auch halbwegs nicht mehr wissen, mein Vater will nichts mehr von mir wissen, meine Mutter will nichts mehr von mir wissen, ich habe niemanden eigentlich mehr, ich habe nur sie, die ist also der Mensch, der mir wirklich am meisten Halt da drin auch gegeben hat, also auch geschafft hat, dass ich irgendwie in der Haft weiß. Mensch, Messhut, da appelliere ich umso dringlicher an dich, dass du dich jetzt aber sowas von ordentlich verhältst. Du hast jetzt nur noch sie, vielleicht hast du auch nur noch dich und du bist komplett verantwortlich für dein Leben. Wenn du jetzt Fehler machst, ärgerst du dich schwarz und blau. Das ist es. Also ich bin rausgekommen und andere Menschen freuen sich, aber bei mir ist es wirklich so, weiß ich nicht. Also ich habe die größte Sorge ist einfach, dass ich meine Ehefrau verliere. Darauf habe ich am meisten Angst. Bestehen denn Chancen, dass sie bei dir bleibt? Wie schätzt du es ein? Also sie sagt mir auch, sie liebt mich auch über alles, weil sie hat sich noch nie gegen ihre Familie gestellt. Also sie kommt also auch aus einem arabischen Land und da sind die Familienfäden sehr eng. Ja, merkwürdig finde ich, dass sie zumindest nicht bei dir ist, dass sie schon schwankt. Ja, aber finde ich schon merkwürdig. Das ist vielleicht einfach besser momentan, solange die Entscheidung nicht gefallen ist, weil ich will sie auch nicht auf eine Weise beeinflussen. Auf keinen Fall. Aber weißt du, wie du sie beeinflussen kannst, und das fände ich auch völlig in Ordnung, du kannst sie beeinflussen dadurch, dass du dich absolut korrekt verhältst. Das verlangt sie auch von mir. Ja, das musst darauf du auch tun. Ich glaube, das ist dein Fund, mit dem du wuchern kannst. Das ist dein Gold, was du in der Hand hast, wenn du dich ordentlich verhältst. Das ist auch meine Motivation. Das ist wirklich Also ich muss ganz ehrlich sagen, so ich habe wirklich, finde ich auch, also auch viele Menschen sagen, ich ändere mich für mich selber, aber bei mir ist es leider nicht so. Ich sehe, also ich habe wirklich so Minderwertigkeitskomplex. Mhm. Also ich würde echt nur sagen, wenn ich mich ändere, dann tue ich das wirklich hauptsächlich nur für sie. Also für sie würde ich das verständlich alles tun. Wenn ich das so vorantreibt, dann sieh es erstmal so, dann finde ich es auch in Ordnung. Wenn man so einen Menschen kurz davor ist, ihn zu verlieren, das bringt echt also ja. Gedanken. Also, pass mal auf, ich will mal, dass wir im Hintergrund mal nachgucken, was wir dir noch an vielleicht zusätzlichen Anti-Aggressionsgeschichten oder in der Richtung anbieten können. So was musst du machen. Wenn du selbst Angst hast, dass du in gewissen Situationen durchdrehst, ist das ein Warnsignal und dann muss was getan werden. Angst wieder in dieses Schema wieder zu kommen. Ja, genau, ganz genau. Deshalb würde ich dich bitten, aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Dann können wir in Ruhe mal im Hintergrund gucken, was wir dir da an Tipps noch geben können. Alles klar, dann bedanke ich mich. Und bleib sauber, Mesut. Ich werde es versuchen. Ja, aber hallo. Toi, toi, toi, alles Gute. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen ist wieder Themennacht und morgen haben wir das Thema Taxi. Ich möchte gerne mit euch über Taxis und Taxifahrten sprechen. Ich möchte gerne mit Taxifahrern und auch Taxikunden morgen sprechen. Was ist euch alles schon in einem Taxi passiert? An schrecklichem, bedrohlichem, netten oder auch schrägen Angelegenheiten. Das Thema ist Taxi morgen. Wenn ich so Taxi fahre, dann sagen mir die Taxifahrer immer, Mensch, Herr Domian oder Domian, ich könnte Ihnen oder dir Bücher erzählen, was hier im Taxi alles vor sich geht. Das ist so ähnlich wie bei Ihnen in der Sendung. Und das glaube ich auch. Wenn man viel Taxi fährt, kann man von Seiten der Taxifahrer sicher viel erzählen, was da schon geschehen ist, an weniger schönen oder auch sehr tollen Sachen. Aber auch Kunden haben schon das eine oder andere in einem Taxi erlebt. Weniger schöne Sachen, aber auch sehr tolle und sehr nette Sachen. Also das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie immer. Oder während der Sendung. Und natürlich auch gerne mailen unter domian@wdr.de. Das Thema morgen heißt Taxi. Herzlich willkommen, sage ich jetzt zu Jutta. Und die ist 43. Hallo Jutta. Ja, hallo Domian. Ich habe heute mit meiner Mutter und mit meinem Mann meinen dementen Vater besucht in der Anstalt. Da ist alles eingeschlossen gewesen. Und ich wusste nicht, was mir da blüht. Und was da war ich nachher fix und fertig, wo ich das alles mitgekriegt habe. Mein Vater, der lebt wirklich in einer anderen Welt. Der erzählt nur von früher und das muss ich so machen und so. Und guck mal hier, da machen sie dies und das. Das weiß der wahrscheinlich, was Demenz auch ist. Aber ich bin fix und fertig deswegen. Also der Vater leidet unter Demenz. Ja, und Alzheimer. Und ist in einem Pflegeheim? Nein, in der Psychiatrie. In der Psychiatrie. Und wie lange ist er da schon? Jetzt erst ein paar Tage. Und das ist das Ding, Domia, was ich nicht verstehe. Meine Mutter, die hat extra den Notdienst angerufen, der war erst zu Hause und dann ist er eines Tages dann ausgerastet, hat die ganzen Wände rausgerissen, weil die kriegen ja Kraft, meine Mutter hat ihn ja eingesperrt, das wusste sie, weil sonst fällt er ja noch hin in der eigenen Wohnung halt. Und dann ist er über Nacht oder irgendwann hat er das alles kaputt gerissen und hätte auch womöglich noch das Fenster eingeschlagen und weiß der Geier was, hat er aber nicht, aber die ganzen Dinger rausgerissen und alle sowas, die Wände, die kriegen ja Kraft, die Kranken dann. Und dann hat sie den nächsten Morgen sofort den Arzt angerufen und der hat dann gesagt, ja, ich kann nichts machen und dann ist er auch gekommen. Der Notarzt war das nicht, sondern, sag mal schnell, welcher Arzt war das jetzt? Ist ja auch egal, auf jeden Fall ein Arzt kam dann, das war halt Mittwoch und dann hat er gesagt, das ist nicht mein Fall, Sie sind nicht der Patient und wenn das Ihr Mann nicht will, eine Spritze oder so. Sie wollte ja eine Spritze haben für meinen Vater, ne, dass er ruhig wird und dass er schläft. Nein, Sie sind nicht der Fall und so weiter. Ja, dann hat sie aufgelegt und hat gesagt, ich würde nie wieder mehr einen Notarzt anrufen. Würde ich ja auch nicht machen. Und dann nächsten Morgen hat sie ihn wieder im Bett gekriegt, einigermaßen, weil sie ist ja auch ein Fliegengewicht. Und nächsten Morgen hat sie dann unseren Hausarzt angerufen, also von meinem Vater, den Hausarzt. Ja. Und der hat dann gesagt... er ist eingewiesen worden dann. Ja. Ne? So, aber jetzt bist du so... entsetzt und schockiert den, über den das. Anblick, lass mich fragen, was du da von deinem Vater gesehen hast. Ja. Aber der Vater muss doch dann schon sehr lange unter dieser Erkrankung leiden und du hast ihn doch sicher auch schon zu Hause so gesehen und erlebt wie jetzt, oder? Nein, eben nicht. Und gerade auch in dieser Anstalt, wo er jetzt ist, in der Psychiatrie, Es ist, soll ja nur wirklich erstmal für 3 Monate oder 3 Wochen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Da wird man so behandelt. Mein Vater, der verdurstet da fast und die kümmern sich das nicht in dem Sinne. Dann sind wir halt hingekommen, mein Mann ist ja gefahren und mit meiner Mutter und ich dann, weil ich keinen Führerschein habe und meine Mutter eben auch nicht. Nicht so viel, nicht so schnell. Der Vater verdurstet in der Anstalt? Ja, das habe ich so empfunden, weißt du, heute, weil ich bin da gewesen und da sagte meine Mutter, die ist ja auch sehr nervös, genauso jetzt wie ich, weil das Anblick ist ja ganz schlimm. Dann habe ich hier, beziehungsweise meine Mutter hatte auch Apfelsaft mitgebracht und Wasser haben die da ja wohl. Und dann habe ich das auch geholt, verdünnt. Ich sage, guck mal, Papa, hier ist Apfelschorle, das magst du doch auch gerne. Und er ist ja, ich will doch nichts trinken, ich mache mal alles in Hose, hat ja Pampers an, weißt du ja. Und dann, der hat viel getrunken und deswegen habe ich das dass er da muss man sehr vorsichtig zu dir nicht kriegt, weißt du? Ja. Und abends muss man vorsichtig sein mit Unterstellungen. Ja, ich sag ja, ich vermute nur, weißt du, aber das, was ich da alles gesehen habe, die Bilder, die gehen mir nicht aus dem Kopf. Von den anderen Patienten? Von den anderen Mitpatienten und auch von meinem Vater halt. Mhm. Also der Zustand des Vaters hat sich jetzt eklatant verschlechtert. Richtig. Wie lange leidet er denn schon an den Erkrankungen? Schon länger, aber das ist jetzt, meine Mutter ist da immer mit klargekommen. Ja, was heißt schon länger? Ja, ist schon länger, ich weiß nicht, ein halbes Jahr auf jeden Fall. Jetzt plötzlich ist es ja ganz akut geworden. Mhm. Die kam ja vorher damit gut klar, verstehst du? Okay, aber dann ist doch die Entscheidung, dass er jetzt erstmal in eine solche Anstalt, eine Psychiatrie gekommen ist, doch wahrscheinlich die richtige. Auch für deine Mutter, genau. Logisch, ja, aber... Letztendlich auch zum Schutz für deinen Vater. Richtig, und zum Schutz für uns, aber dieser Anblick... Den kann man sich nicht vorstellen. Erschüttert einen total wahrscheinlich. Ja, mich hat das total erschüttert. Ne? Ja. Und das Schlimme ist eben, ne, meine Tochter hat ihm dann noch ein schönes Bild gemalt, also unsere Tochter. Mhm. Ich sage immer meine Tochter, aber die ist 11 Jahre und dann, das gibt mal Opa. Ne? Mhm. Und das habe ich ihm dann auch gesagt, aber der hat das alles gar nicht mehr wahrgenommen. Hat er dich denn erkannt? Ja, mich hat er erkannt. Ja. Und auch mein Mann und auch natürlich meine Mutter und seine Frau. Und auch. Hat er denn was zu seiner Situation gesagt, dass er jetzt da in dieser psychiatrischen Klinik ist? Ja, der sagt immer, die machen alles das, was ich nicht will, die machen alles gegen meinen Willen. Also ne, er wird auch jetzt sogar nachts angeschnallt, weil er eventuell auch sich was brechen kann. Er ist also aktiv, auch nachts, wie er auch zu Hause halt war. Und meine Mutter wird dann auch Vormund über meinem Vater. Ne? Ja. Aber das ist alles grauenvoll. Aber dennoch glaubst du, dass das, wenn auch sehr traurig, im Moment die richtige Entscheidung ist, dass er dort ist? Ja, das ist schon, ne? Weil es alle für die Beteiligten ist das schon in Ordnung. Nur es ist halt kilometerweit entfernt für meine Mutter. Wir kommen da schlecht hin. Und wie viele Kilometer ist es entfernt? Ja, wir können ja nicht Auto fahren und meine Mutter, das ist so 20 Kilometer und meine Mutter, die hat keinen Führerschein, die ist ja das erste Mal, wo er dann da war, sogar mit dem Bus gefahren, das war eine Holderlinfahrt und alles sowas, also es sind so viele Probleme auf einmal. Und was für eine Fahrt war das? Eine Holderlinfahrt für meine Mutter, weil die sind da so um zig Ecken gefahren, also im Dorf dann überall hier rein und da rein, bis sie dann halt in Lengerich waren. Also ich mag, du bist ganz, ganz, ganz durcheinander, weil die Eindrücke dich so geschockt haben heute. Ja, also das wünsche ich keinem, diesen aber mein Vater ist, wie gesagt, er hat uns ja wahrgenommen, alle, und auch meinen Mann hat er wahrgenommen. Du weißt jetzt aber nicht ganz genau, ob er noch 3 Wochen oder 3 Monate, das ist ja ein großer Unterschied da. Das weiß ich ja nicht, und meine Mutter will ja eben auch nicht, dass er da bleibt, weil, wie gesagt, sie will ihn ja öfters besuchen. Wo soll er denn dann danach hin? Ja, in so Art Dementpflegeheim oder wie auch immer. Ne? Okay, also jetzt verstehe ich dein Schockiertsein. Das ist die erste Reaktion. Das wird wahrscheinlich jede Tochter, die ihren Vater oder jedes Kind, das seinen Vater sieht, so sehen. Jetzt musst du sehen, dass du klug dich weiter verhältst. Ja. Dass du deine Mutter jetzt unterstützt für die nächsten Schritte, dass er in ein gutes, aber wirklich gutes Heim kommt, wo ihr ihn gut und oft besuchen könnt, wo er ordentlich behandelt wird. Ja. Na, das ist jetzt der nächste Schritt, dass sich das etwas beruhigt in der Psychiatrie, aber dann eine gute Rundrumversorgung stattfindet in dem Heim. Genau. Das musst du mit bewerkstelligen. Ja, und da musst du an der Seite, wie alt ist deine Mutter? Die ist von Jahrgang 37, also ist sie, 72, ne? Nee, nachher doch 72. Na gut. Ja. Das heißt auch schon eine ältere Dame. Ja, und mein Vater ist aber 83, ne? Ja. Aber das ist natürlich eine schwere Belastung auch für deine Mutter. Ja, aber auch nicht nur dafür, auch für mich halt. Ne? Ist mir völlig klar, aber du musst jetzt tapfer sein, ne? Ja, ich weiß. Du musst das jetzt führen. Oder ihr jungen Leute müsst das führen für eure Eltern. Ja, das ist es eben. geben, aber das ist schwierig. Ja, da muss man sich dann auch vor der Mama ein bisschen zusammenreißen, weil du musst jetzt, einfach stark sein. Du musst es ja führen und lenken und organisieren. Aber ich verstehe es, was du erzählst, dass es grauenhaft ist. Ja, also sowas, das wünsche ich keinem. Ich meine, ich habe auch nicht gedacht, dass ich sowas erleben muss. Mhm. Ich hatte eigentlich auch gedacht, und wir wünschen eigentlich auch alle, dass er so stirbt, weil er hat auch blaue Lippen. Meine Mutter wünschte mir eigentlich einen Herzinfarkt, das wäre ja das Beste, ne? Ja, kein langes Leiden, sprich, wenn er jetzt, er wird ja auch abends fixiert, weil sie das ja auch halt zugesagt hat, ne, wenn er sich jetzt noch was bricht, dann kommt er vielleicht auch ins Krankenhaus, so weißt du, alle diese Gedanken. Ja, ja, genau. Ja, ja, und von daher wünschen wir ihm ein schnelles Ende letztendlich, ne, ist ja auch irgendwo klar, ist zwar hart, aber wenn er körperlich nicht erkrankt ist, in dem Sinne, keine schweren organischen Erkrankungen hat, nee, deswegen. Kann das natürlich sein, dass er durchaus auch noch eine ganze Weile lebt, man weiß es nicht. Ich weiß, wie du das meinst, ne? Aber das ist halt, weißt du, ich komme mit diesem ganzen Emotionalen halt nicht klar, ne? So meine ich jetzt, ne? Aber die Schritte ist schon klar. Aber, nur. Aber du hast, dein Mann steht auch an deiner Seite? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Er sagt, ja, er sagt, ne? Es ist ja nur der Schwiegervater und ja, ihm geht's doch da ganz gut und so, ne? Und vorher, bevor das alles war, wir würden alle übertreiben und so. Also ach so. Er ist wirklich diesbezüglich nicht gerade so das Berauschende, aber ja gut. Wie viele Kinder habt ihr? Eins. Wie alt ist die Tochter? 11. Achso, die ist noch sehr jung. Die kann dir nicht helfen. Das heißt, nein, dann, nein, die kann mir nicht helfen. Und Geschwister hast du? Ja, eine Schwester, die ist auch sehr labil. Und ein Bruder, der ist auch nicht gerade besonders gut. Also bin ich eigentlich diejenige, die am stärksten ist von allen, aber jetzt auch ziemlich schwach ist. Ich verstehe, das zentriert sich alles auf dich. Ja. Und du witterst schon, dass du stark sein musst, aber irgendwann ist man dann auch schwach und kann auch nicht ja, mehr. Ja, weißt du, ich mache mir hier volle Pulle Musik an, dass ich hier im Haus und gehe auch wohl raus, aber ich bin auch noch schwindelig und alles. Bei mir ist es auch nicht so das Wahre. Ich muss auch an mich letztendlich auch noch denken. Verstehe. Aber ich habe zu viel auf einmal und pass auf. Ich weiß. Dann werden wir jetzt mal versuchen, dir noch ein bisschen so Erste-Hilfe-mäßig unter den Arm zu greifen. Nett. Das machen wir sehr gerne. Ja. Du kennst die Prozedur ja hier bei uns. Ja. Dann legst du bitte auf und wir. Das heißt, Sabine würde dich nochmal anrufen. Ja, vielleicht nicht jetzt ganz sofort, aber in den nächsten Minuten auf jeden Fall oder in der nächsten Viertelstunde, sagen wir so, Jutta. Ja, ist gut. Danke, Domian. Dann habt ihr noch ein bisschen Zeit, ihr beiden Frauen noch zu reden. Ist gut. Danke, alles Gute Domian. Für dich und deinen Papa vor allen Dingen auch. Danke. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss, Jutta. Hier ist Tobi. Tobi ist 25. Moin, Tobi. Ah. Hallo. Nein. Hallo. Ja, hallo, Tobi. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um meine Freundin und mich eigentlich. Bitte? Bei mir geht's um meine Freundin und mich. Ja, was ist denn da los? Naja, also wir sind jetzt, also um das Ganze mal so jetzt ein bisschen zu erzählen, ist, wir sind jetzt seit knapp 3 Monaten zusammen. Ja. Und sie ist jetzt mittlerweile knapp in der 8. Woche schwanger. Mhm. Und ja, jetzt ist sie gerade... Das ging aber flott dann. Bitte? Das ging dann aber flott. Ja, es ging ziemlich schnell. Es war auch. Warum? Habt ihr nicht über Verhütung nachgedacht? Doch. Aber? Naja, wir haben es nie gemacht. Ich meine, sie kann die Pille. Und. Ja, warum? Mensch, du bist 25. Wie alt ist deine Freundin? 27. Auch? Ja, 27 ist sie. Ach, 27 ist sie. 27, ja. Und ihr habt gar nicht so über Verhütung nachgedacht? Nein. Verstehe ich nicht. Wieso nicht? Du weißt doch, wie man verhütet. Ja, natürlich weiß ich, wie man verhütet, aber wir haben halt... Und warum denken wir da nicht drüber nach? Ja, kann, aber wir haben uns da nicht so großartig im Kopf drüber gemacht. Na super. Erwachsene, junge Leute poppen einfach mal drauf los und egal, was kommt. So, okay, erzähl mal weiter. Wie ist es passiert? Ja, und zwar jetzt ist es halt momentan so... Wir waren jetzt am Montag beim Frauenarzt, das war unser zweiter Termin. Und danach hat sie gemeint, ja, dass ich doch bitte gleich wieder nach Hause gehen soll. Sie will mich nicht sehen, sie kann mich nicht bei sich haben. Ich soll sie nicht anrufen, ihr auch keine SMS mehr schreiben. Für sie hat sich das alles erledigt. Dann habe ich gefragt, ob sie überhaupt noch Gefühle für mich hätte. Und sagt sie, Gefühle hat sie schon, aber irgendwie nicht mehr so viel Gefühle, um die Beziehung mit mir weiterzuführen. Aber sie kann mir auch keine Gründe nennen, warum das so ist. Sie weiß es selber nicht. Sie will das Kind haben? Ja. Ja. Und du eigentlich auch? Ja, natürlich. Ich meine, wir wollen auch beide, dass das Kind mit beiden Elternteilen aufwächst. Mhm. Jetzt sagt sie. Wie? Wir haben auch schon darüber nachgedacht, beziehungsweise und es geplant, dass wir zusammen uns eine Wohnung nehmen. Ja, nur Vorsicht. Jetzt ist erstmal steht jetzt gar nichts an, ne? Die will nicht. Ja, ich weiß aber auch nicht warum. Ja, offensichtlich, weil sie nicht genug Gefühle für dich mehr hat. Wenn sie es überhaupt je hatte. Die hat sie auf jeden Fall gehabt. Okay. Das sind auch noch Gefühle. Die will mich momentan überhaupt nicht sehen, meint sie. Und sie begründet das damit, dass sie das, dass sie nicht so eine Bindung zu dir hat im Moment. Ja, sie weiß aber auch selber nicht, warum das so ist. Ja, warum weiß man manchmal auch nicht. Manchmal weiß man nicht, warum Gefühle da sind und man weiß auch nicht, warum Gefühle nicht da sind. Das ist ja kompliziert mit den Gefühlen. Hm. Dann könnte es ja sein, dass sie einfach ein bisschen durch den Winter ist, wegen der Schwangerschaft. Hat die das sehr umgehauen oder ist sie da relativ cool? Nein, sie hat dann wirklich ziemlich umgehauen. Ich meine, sie beschäftigt sich auch nur noch damit, genauso wie ich mich damit beschäftige. Ja. Ich freue mich vor allem auf das Kind, muss ich ehrlich sagen. Ich bin überglücklich jetzt momentan. Sie hat gesagt, dass du sie eigentlich jetzt erstmal in Ruhe lassen sollst. Ja, ich soll sie in Ruhe lassen. Ich soll mich nicht bei ihr melden, ihr auch nicht schreiben, sie nicht anrufen und gar nichts machen. Dann musst du das auch machen, Tobi. Ja, ich habe mich heute auch noch überhaupt nicht bei ihr gemeldet. Also es war jetzt seit Montag und ich habe mich heute auch den ganzen Tag überhaupt nicht bei ihr gemeldet, weil ich mir auch einfach denke, ich lasse sie jetzt einfach in Ruhe. Und ja, und nicht nur heute, sondern auch morgen, übermorgen und vielleicht die nächsten Wochen. Ja, ich habe mir jetzt auch gesagt, ich möchte es jetzt einfach so weitermachen, dass wenn sie was möchte, dann wird sie sich schon bei mir melden. Finde ich eine richtige Einstellung. Denn mit okay. Gewalt und mit Bedrängen kannst du da eh nichts machen. Ja, das ist Schlimmste jetzt auch überhaupt, was ich machen kann. Genau. Hoffen wir mal, dass sie einfach nur ein bisschen verwirrt ist zurzeit und dass sich das Ganze wieder fügt. Dann muss sie von sich aus auf dich zukommen. Dann ist sie am Zug. Ja. So, es kann natürlich auch sein, denn wir wollen mal den schlimmsten Fall uns überlegen, dass wirklich die Gefühle kaputt sind, dass die nicht mehr da sind. Dann gibt das nichts mit euch beiden. Dann müsst ihr aber schon kurz bevor das Kind vielleicht zur Welt kommt oder irgendwann ein Abkommen finden oder eine Regel finden, wie ihr das handhabt mit dem Kind. Das ist ja euer gemeinsames Kind. Ja, eben. Sie sagt ja momentan auch schon, nein, das ist nicht unser Kind, sondern das ist ihr Kind. Und ich habe dann gesagt, nee, das ist nicht dein Kind, das ist unser Kind. Oh, das ist aber ein hartes Wort. Das deutet aber sehr darauf hin, dass sie sich sehr abgrenzt von dir. Ja. Das klingt aber nicht gut, sage ich dir. Nein, überhaupt nicht. Aber was ich halt auch nicht verstehe, ist, sie hat noch meinen Hausschlüssel, sie hat auch noch Sachen bei mir. Hm. Und ja, sie hat mir meinen Hausschlüssel bisher auch noch nicht gegeben. Hm. Und sie meldet sich ja auch nicht bei mir. Na ja, gut. Dass sie gesagt hat, dass du dich nicht melden sollst, das war am Montag. Genau. Ja, gut, lass mal ein bisschen Zeit noch vergehen. Dann kannst du ja irgendwann mal eine SMS schicken, dass du einen Schlüssel haben willst, aber weiter nichts und mal gucken, was dann passiert. Klingt alles nicht gut. Wie war das denn vorher? Ihr wart ja nun wirklich nicht lange zusammen, aber wie war das denn, bevor sie wusste, dass sie schwanger ist? Wie war die Beziehung? Chaotisch. Sehr chaotisch, ja. Inwiefern? Ja, es war nicht das erste Mal, dass jetzt Schluss ist. Es war jetzt in den 3 Monaten bestimmt 3-mal sind wir wieder zusammengekommen. Mhm. Also sie ist meistens, hat dann immer mit mir Schluss gemacht, weil sie ist auch ein sehr eifersüchtiger Mensch. Also sie ist sehr eifersüchtig und auch, sie hat mich auch davor in der Beziehung wirklich auch kontrolliert und so. Du bist aber nach wie vor noch verliebt. Bitte? Du bist nach wie vor verliebt. Ja, voll. Also ich will nur diese Frau haben und sonst keine andere. Ich habe mir schon damals gesagt, wenn irgendwann mal ich mit einer Frau zusammen bin und die dann auch noch schwanger ist von mir, das ist für mich die Frau, die ich einfach haben möchte. Und das war mir schon im Vornherein klar, bevor ich gewusst habe, dass sie schwanger ist. Okay, das ist ja auch okay. Das ist alles gut. Nur wirst du dann, wenn sie dich nicht haben will, musst du das irgendwann auch akzeptieren. Ja, das ist einfach, das ist eine Sache, die ich nicht verstehe, weil da auch einfach gar kein Grund dabei ist, warum sie das macht. Tobi, wenn die Gefühle weg sind, sind sie weg. Das ist der Grund. Es gibt oftmals keinen rationalen Grund, warum man aufhört, jemanden zu lieben. Es ist dann weg. Oder es gibt auch rationale Gründe und sie sagt dir das nicht. Deine Nase passt dir nicht, dein Verhalten passt dir nicht, du gefällst dir nicht. Ich weiß es nicht, irgendwas wird es schon sein. Ja, irgendwas, aber sonst sollte es mir doch wenigstens sagen. Okay, das finde ich auch immer, das finde ich auch, dass man das verlangen kann. Aber das macht es auch nicht besser. Weißt du, dadurch wirst du sie auch nicht gewinnen, indem sie dir sagt, dass sie dich nicht will. Na, macht's auch nicht. Jetzt will ich dir aber nochmal was sagen. Mich hat das gerade richtig erschrocken, dass du als 25-jähriger, erwachsener, junger Mann so leichtfertig mit dem Thema Verhütung umgehst. Ja. Ja. Ich wundere mich, dass du nicht schon viel mehr Kinder hast. Nein. Die Verhütung war ja sonst immer da. Nur bei ihr irgendwie. Ja, aber das sollte dir jetzt wirklich eine Hammerlehre sein, dass du da sehr, sehr, sehr vorsichtig bist. Und wenn es zu einer Schwangerschaft kommt, sollte das eine gewollte Schwangerschaft sein. Siehst ja, wie kompliziert das ist. Wenn da hier jetzt kein Kind im Spiel wäre, wäre das ja bei weitem einfacher zu lösen, das Ganze. Und du könntest dich auch eher von der Frau verabschieden. Das ist wohl wahr, ja. Ja. So, pass auf. Du hast es letztendlich schon richtig entschieden für dich. Lass sie erstmal in Ruhe. Lass sie kommen. Sie ist am Zug. Du kannst ihr irgendwann mal eine Sims schicken wegen des Schlüssels, aber setz die nicht unter Druck. Die... Ich meine, ich will ja auch den Schlüssel, ehrlich gesagt, will ich ihn ja nicht haben, sondern ich möchte... Dann halt den Mund erstmal. Dann halt den Mund. Nach ein paar Wochen kannst du dich mal melden und sagen, was ist denn jetzt eigentlich? Was machen wir? Ich habe mir ein Ultimatum gesetzt von mindestens 2 Monaten. Wenn in den 2 Monaten sich nichts ändert, dann... Sehr gut. Dann muss es vorbei sein, weil dann hat es keinen Sinn, wenn sich in den 2 Monaten nicht meldet. Ja, das finde ich genau richtig. Gute Sache. 2 Monate ist eine gute Zeit. Und dann müsst ihr, wenn sie dann immer noch sagt, nein, ich will mit dir nicht zusammen sein, dann müsst ihr euch ganz tapfer zusammensetzen und sagen, wie regeln wir das in Zukunft mit dem Kind? Ja, das auf jeden Fall. Das möchte ich auch, weil ich möchte für das Kind immer da sein. Das ist sehr gut. So, Tobi. Mein Kind und ihr Kind. Jetzt machen wir Schluss und ich hoffe ganz einfach für euch alle, für euch drei, dass sich das doch noch fügt, zum Guten fügt. Das wünsche ich. Ich wünsche es mir auch. Alles Gute. Jo, danke schön. Tschüss, Tobi. Ciao. Ciao. Morgen heißt unser Thema, ihr Lieben, Taxi. Morgen möchte ich gerne mit Taxifahrern und mit Taxikunden sprechen. Was ist euch in einem Taxi schon alles passiert? Erschreckendes, Bedrohliches, Nettes, Lustiges oder auch Schräges. Das ist unser Thema morgen, Taxi. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, da sind die Leitungen geschaltet, die Kollegen sitzen an den Telefonen. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne während der Sendung anrufen oder rund um die Uhr mailen unter domian@wdr.de und in die Mail schreibt ihr bitte auch eure Telefonnummer mit rein und haltet die Mail relativ kurz. Dann können die Kollegen schneller im Hintergrund handeln. Also, das Thema heißt morgen Taxi. Heute nach wie vor Freitemennacht und ich bin verbunden mit Günther und der ist 54. Ja, schönen guten Abend. Guten Abend, Günther. Ja, guten Abend, Domian. Um was geht's? Erstmal sehe ich deine Sendung schon sehr, sehr lange, jahrelang eigentlich. Ja. Bin auch sehr überrascht, nur leider ist die Sendung viel, viel zu kurz. Vor allem denke ich mal, dass es noch mehrere Menschen gibt, die vielleicht auch so ein Anliegen haben, was ich habe. Und zwar, ich stehe mit meinen Gedanken mit Euthanasie. Ja, das heißt, ich will sterben. Ja, ich bin hier in den Niederlanden, ist es möglich, ja, wenn man nichts mehr machen kann durch die Schmerzen, dass ich dann, dass ich einfach leider sagen muss, ich will Abschied nehmen. Ja, also das kann man in Holland, in den Niederlanden und in der Schweiz kann man aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Ja, das ist ja, in Deutschland. Die Möglichkeit, die habe ich Gott sei Dank. Ja, da bin ich auch sehr dankbar drüber, weil wir haben alles probiert. Ich habe mit meiner Familie darüber gesprochen, also mit meinen Töchtern. Ich habe mit meinem Partner, mit dem ich beinahe 18 Jahre zusammenlebe, der sagt auch, ich akzeptiere das, wenn du es so empfindest. Und ich sehe ja, wie du leidest, dann akzeptiere ich das voll. Du bist schwer krank. Ich bin schwer krank. Welche Erkrankung hast du? Osteoporose. Ich habe früher Darmkrebs gehabt, dann danach kam die Osteoporose. Die habe ich eigentlich bekommen durch zu viel Prednison, also Cortisonspritzen. Ich habe eine Bandscheibenoperation hinter mir, die ist fehlgelaufen und seitdem kriege ich dauernd immer wieder Entzündungen und dadurch kriege ich dann zu viel Cortison gespritzt. Dadurch entstand eine sehr aggressive Osteoporose. Ja. Mittlerweile sitze ich an der Morphinpumpe. Das heißt, du hast sehr starke Schmerzen? Ich habe zu starke Schmerzen. Und diese Erkrankung ist nicht... Ich schlafe auch sehr wenig. Und die Erkrankung ist nur stundenweise. Und die Erkrankung ist nicht heilbar? Nein. Das nein, ist definitiv nicht keine Voraussetzung. Mhm. Also man kann das Einzige, wenn die Knochen sacken oder brechen, dass man das mit Zement auffüllt. Mhm. Und dann, ja, das ist vorübergehend, kann das wohl eine Linderung sein. Mal die Schmerzen kommen immer wieder. Aber diese Erkrankung verläuft nicht automatisch tödlich. Die verläuft nicht tödlich. Man kann normalerweise mit einer Osteoporose, mit einer gesunden Osteoporose kann man sogar sehr alt werden. Mhm. Nur nicht in meinem Fall. Ja. Das heißt also im Gegenteil, man sagt sogar zu mir, wir haben keine Möglichkeiten, wir sitzen mit dem Rücken an der Wand. Mhm. Ja. So, das heißt, du hast stark... Sie haben die höchsten Medikationen, die Sie überhaupt bekommen können. Ja. Mehr können wir nicht mehr, ansonsten, ja, da gibt es nur noch den einzigen Weg, den ich dann beschlossen habe. Ja, und du hast dennoch, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen zwischenfrage, damit ich das noch mehr verstehe, deine Situation. Die Leute, deine Ärzte sagen, wir stehen mit dem Rücken an der Wand. Ja, das ist mein Schmerzspezialist. Genau, du hast also die höchste Dosierung der Schmerzenmittel bekommst du schon und hast dennoch Schmerzen. Ich habe dennoch Schmerzen, das heißt, ich nehme zurzeit selbst Morphinkapseln noch zusätzlich, ich habe Morphinpflaster, ich habe Morphinpumpe, ich habe zusätzlich noch andere Schmerzmittel, das heißt also, normalerweise müssen die Nerven ein bisschen ruhiger legen, weil selbst das bringt alles schon nicht mehr. Ja. Ich bin zu stark an Medikamenten gewöhnt. Bist du ans Bett gefesselt, Günther? Nein, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank habe ich auch, das war auch meine Entscheidung, deswegen musste ich vor kurzem noch wieder zu meinem Notar hin, alles wieder so verändern, dass ich gesagt habe, ich will beim vollen Bewusstsein, will ich sterben. Mhm. Das heißt also mit vollen, klaren Gedanken, ich will nicht so vollgepumpt werden. Man kann mich schmerzfrei kriegen, indem man mich so vollpumpt, dass ich nicht mehr ansprechbar bin, dass ich dann nur noch dahin vegetiere. Ja, ja. Das will ich nicht, das ist nicht mein Leben. Wie lange bist du jetzt, so wie du es gerade jetzt geschildert hast, wie lange bist du so schwer jetzt schon erkrankt? Es ist in den letzten 4 Jahren sehr aggressiv geworden. Also in den letzten 2 Jahren noch stärker eigentlich wie vor 4 Jahren. Ja. Mal vor, wann fing das eigentlich an? In 2003 ist es ausgebrochen. Ja, ja. Wir haben jetzt 2009. Die Voraussetzung, die ich letztens beim anderen Orthopäden wieder hatte, der sagte, das soll noch schlimmer werden. Das heißt, Jahre nur Schmerzen, schlimmste Schmerzen. Kannst du überhaupt schlafen nachts? Das ist ja das Problem. Ich gehe schon sehr spät ins Bett immer, manchmal um 3:30, 4, damit ich ja nicht zu lange liege, weil das Liegen, zu lange liegen, bereitet mir Schmerzen. Zu lange sitzen bereitet mir Schmerzen. Also ich bin zwar, auf der einen Seite habe ich alles mitgemacht, jeden Strohhalm angepackt, den ich kriegen konnte. Ja. Das heißt, ich war so froh, dass ich endlich wieder aus dem Rollstuhl kam, weil ich habe jahrelang im Rollstuhl gesessen. Dann bin ich angefangen zu laufen wieder mit dem Rollator. Das Ganze hat keinen Sinn mehr. Du hast für dich das Gefühl, dass medizinisch alles ausgeschöpft ist, was man überhaupt tun kann. Ja, ich habe jetzt noch eine Klinik gefunden in Rheine. Das würde ich jetzt gerne noch abwarten. Da sagt man was, oder spricht man von so einem Schmerzblockade, also das heißt Nervenblockade. In den Bereichen, wo ich operiert worden bin. Mhm. Das heißt also, bei mir sind ja schon einige Wirbel mit Zement gefüllt. Ja. Man kann nicht den ganzen Rücken mit Zement füllen, weil das kommt von der Methode langsam wieder ab, so wie man uns sagte. Das heißt, diese Klinik ist würde auch nicht viel bringen. Ja, das heißt, diese Klinik ist die letzte Hoffnung, kann man das so sagen? Das ist meine letzte Hoffnung, ja. Ich hab sogar gehofft noch, weil meine Tochter, meine Älteste, die wollte jetzt heiraten am 30. Oktober. Hm. Das geht erstmal nicht durch. Das haben sie erstmal probiert auszustellen. Die lieben sich zwar noch, okay. Es war meine Hoffnung, dass ich danach die Entscheidung nehmen wollte. Hm. Das heißt, dass ich wollte die Kinder glücklich sehen. Ich habe zwei Töchter. Hm. Ja. Also das heißt für dich, wenn das ist so der allerletzte Strohhalm, diese Klinik, von der du gerade gesprochen hast. Ja, dann kann ich überhaupt nicht mehr warten auf meine Tochter, ob die jetzt verheiratet ist oder sonst was. Dann muss ich leider eher gehen. Ja, wenn, also, wenn das nicht funktioniert in dieser Klinik, ist ja, für dich dann ist für mich, die Entscheidung, ist für dich die Entscheidung. Klar, ich habe die Gespräche hier gehabt, ich musste ein Gespräch führen mit so einem Psychiater, dass es nicht sagen wir keine depressive Phase ist, dass das also wirklich ganz bewusst geplant ist, wie ich mein Leben mir vorgestellt habe. Das heißt, ich sag's nochmal, Günther, damit es ganz klar ist. Dann wirst du die Entscheidung treffen, dass du im Ausland, wahrscheinlich dann in den Niederlanden. Ja, ich wohne in den Niederlanden. Ach, du wohnst in den Niederlanden, dass du aktive Sterbehilfe in Anspruch nimmst. Ja. Das heißt, dass man dir eine tödlich wirkende Spritze wahrscheinlich gibt. Ja, ich habe selbst schon mitgemacht bei einer Nichte von uns und ich fand das ganz toll, wie sie eingeschlafen ist, ohne Schmerzen, ohne alles. Sie ist wirklich friedfertig eingeschlafen und sie hat endlich ihre Ruhe gefunden, wie sie es auch wollte. Hm. Und so will ich das auch. Das heißt, du bist letztendlich komplett mürbe, was das Leben anbelangt. Mürbe, ich bin kaputt. Ich bin müde, ich bin kaputt, ich bin auf von den ganzen Medikamenten. Wie muss man sagen, das ist auch ein Vegetieren, was ich jetzt hier eigentlich mache. Lebst du eigentlich du lebst mit deinem Freund zusammen? Ich bin mit meinem Freund zusammen. Was sagt der denn zu der Entscheidung? Beinahe 18 Jahre, wir sind verheiratet, ganz offiziell. Ja, was sagt der denn zu deiner Wir waren einer der Ersten, die geheiratet haben. Ja, was sagt der denn zu deiner Entscheidung, dass du natürlich tut ihm das irgendwo leid, er kann damit sehr, sehr gut umgehen, muss ich sagen. Also finde ich erstaunlich eigentlich, wie er mit mir auch darüber spricht. So, ne? Ja. Er sagte, ich akzeptiere deine Entscheidung. Ja. Denn ich sehe, wie du leidest. Ich wollte gerade sagen, weil er wahrscheinlich, er hat es ja nun all die Jahre miterlebt, was du aushalten musst. Ja, er sieht ja auch die letzten Jahre immer, dass es immer aggressiver wird, immer schlimmer wird. Ja. Gibt es denn irgendjemanden in der Bekanntschaft, in der Verwandtschaft, der zu dir sagt, das ist nicht richtig, was du da machst, das darfst du nicht tun, das solltest du nicht tun? Ich habe einen sehr starken Glauben an Gott. Ja. Ja, ich glaube daran. Ja, ja. Ich bin nicht ängstlich davor. Ich sag mal wiederum, Gott hat eine sehr große, sehr große Hingabe, dass er das akzeptieren wird, dass ich so nicht leiden kann. Also du siehst das für dich nicht als Sünde an, dass du dir das Leben dann quasi nehmen lässt von jemand anderem, das nicht? Nein. Ich sehe das nicht als Sünde an. Nein, weil das ist ein Grund, ich schmeiße nicht mein Leben grundlos weg, wenn ich gerne leben. Ich will auf der einen Seite leben, aber es hat keinen Sinn, so zu leben. Weil du alles so zu vegetieren. Weil du alles ja auch ausprobiert hast. Ich habe alle Sträume getrocknet, die ich ziehen konnte. Ja. Und wenn es da keine Möglichkeit mehr gibt, dann komme ich zu dem Punkt, dass ich sage, okay, ich habe ein schönes Leben gehabt, vor allem mit meinem Partner, den ich wirklich über alles liebe, in der wo wir auch sagen, wir haben seit Jahren keinen Sex mehr, kein Sex und trotzdem funktioniert unsere Beziehung hervorragend, wir uns beide sagen, Liebe ist nicht allein nur mit Sex verbunden, natürlich Liebe nicht. Ist Vertrauen, ja, natürlich, Vertrauen, natürlich. Hoffnung, gegenseitig sich stützen, sag mal, ich im Guten sowie im Schlechten. Noch eine Frage zu dem Vorgang, das wird dann in einer Klinik gemacht in den Niederlanden? Bei mir zu Hause gemacht. Ach, bei dir zu Hause. Es kommt ein Arzt nach Hause. Es kommt dann jemand hier hin, weil ich bestimme, wo es gemacht wird. Ich bestimme den Zeitpunkt. Ich bestimme, wie ich aufbewahrt werden will, dass ich zu Hause hier aufbewahrt werden will. Es kommt ein Arzt. Es kommt ein Arzt zu dir nach Hause und du bekommst eine Spritze. Ja. Eine tödliche Spritze. Es wird dir erstmal du wirst quasi erstmal wie in eine Narkose gelegt, wo du nichts von merkst, und dann kriegst du die tödliche Spritze. Das dauert ungefähr, insgesamt so 20, 30 Minuten, Du klingst so entschlossen, du hast doch keine Angst davor. Nein. Du hast jetzt die eine kleine Hoffnung noch. Leben nach dem Tod. Ja, meine Seele wird ja weiter leben. Ja. Also die eine kleine Hoffnung ist jetzt noch die Klinik, von der du gerade gesprochen hast. Das mache ich wirklich meinem Partner zuliebe, das mache ich meinen Kindern zuliebe. Ich habe auch ein Verantwortungsgefühl, wo ich sage, die Verantwortung, die sollte ich schon in Anspruch aber nehmen. Aber letztendlich glaubst du nicht dran. Bitte? Aber letztendlich glaubst du nicht wirklich daran, dass dir da geholfen wird. ein bisschen, glaube ich schon, sonst würde ich es ja nicht machen. Ja. Na, auf der einen Seite gebe ich mir, ich bin ein bisschen zwiespaltig, ne? Mhm. Weil ich habe schon zu viel mitgemacht. Günther, von meiner Seite aus wünsche ich dir natürlich von größtem und ganzem Herzen, dass es in dieser Klinik doch klappt. Einerseits. Andererseits muss ich dir sagen, ich glaube, wenn du mich kennst, weißt du das auch, welche Meinung ich dazu habe, dass ich diesen Entschluss... Ich kenne dich schon sehr lange, ohne dass du es glaubst, ja, immer ich beobachte, oder ich ja, verfolge deine Sendung sehr lange. Also, dass ich deinen Schluss respektiere. Es ist bedauerlich, dass deine Sendung leider immer so kurz ist. Ja, also respektiere deinen Entschluss schon sehr und ich finde, dass ein Mensch unter diesen extremen Bedingungen auch das Recht dazu haben sollte, so sein Leben zu beenden. Das finde ich schon. Ja, lieber Günther, also ich danke dir sehr. Sinn, wenn jemand so leiden muss. Absolut. Jetzt ist leider die Sendung rum. Dann lieber so. Ich muss mich leider verabschieden, Günther. Alles Gute von Herzen, auf Wiederhören. Tschüss. In der Technik, Hendrik Hage. Bis morgen. Ciao.